Hi guys. Hallo Leute. We are back here in Sao Paulo together. Wir sind wieder zusammen in Sao Paulo. Finally. Endlich. We're just gonna wait to let people come into our life. Wir warten noch, bis mehr Leute reinkommen. You thought that he would never come back, didn't you? Ihr habt schon gedacht, dass nie wieder zurückkommt. Come back. Il volto. Finally. Aber er ist zurückgekommen. Na endlich. Just let's wait a minute. Lass uns noch eine Minute warten, for people to come in. Dass die Leute reinkommen können. Wow, people come in fast. Wow, die Leute kommen echt schnell rein. People are coming fast. You must love our teaching. Ihr müsst die Lehre wirklich sehr mögen. I have many more things to teach. Und ich habe euch noch sehr viel beizubringen. And the longer these lives go, the more excited I get. Und je länger diese Lives dauern, desto begeisterter werde ich. And I'll tell you why. Und ich sage euch auch warum. Because something that I've been living for, I don't know, maybe 20 years now. Denn etwas, das ich nun seit 20 Jahren lebe. Now I'm actually studying it in depth. Jetzt studiere ich es ganz intensiv. I've never really taught it, I just lived it. Ich habe noch nie wirklich darüber gelehrt, ich habe es einfach gelebt. But now I realize how much we need this. Und jetzt merke ich, wie sehr wir das brauchen. So welcome to our next live. Also willkommen in unserem nächsten Live. You know, a lot of people have asked me every day. Wisst ihr, viele Leute stellen mir jeden Tag Fragen. If I don't respond to your message, I'm sorry, I have more messages than I can respond. It's an impossibility. Wenn ich nicht auf deine Nachricht antworte, das tut mir leid. Ich habe mehr Nachrichten, als ich beantworten kann. Es ist nicht möglich. No, I don't want to. It's I don't have the time. Es ist nicht, dass ich nicht wollen würde. Ich habe einfach die Zeit nicht. So don't be offended, person. Also seid bitte nicht beleidigt. But also, a lot of questions are going to be answered. Und viele Fragen werden auch beantwortet werden. Wow, what to be for almost 40 people? Wow, wir haben beinahe 400 Leute. Wow, people are coming in quick. Die Leute kommen wirklich schnell rein. People have asked me also where they can get my books. Die Leute fragen mich auch, wo sie meine Bücher bekommen können. rhlibreria.com.br. Es gibt sie beim Aufbruch Verlag. Reinhard Hertler. Gemeinde auf dem Weg Medien. So livraria.com.br. www.gatmedien.de. Or you can also get them on Amazon if you are not living in Brazil. Oder eben bei Amazon. Now let's continue to teach. Okay, lasst uns fortfahren. You know, I talked about pray in the new covenant. Ich habe über Gebet im neuen Bund gesprochen. And yesterday somebody was confused because I was talking about the new covenant is different from grace. Und gestern war jemand verwirrt, denn ich habe darüber gesprochen, dass der neue Bund etwas anderes als Gnade ist. Because people, this lady said to me this. Diese Dame sagte zu mir. I thought that the old covenant was law and the new covenant was grace. Ich dachte, der alte Bund war Gesetz und der neue Bund ist Gnade. But that's not that simple. Aber so einfach ist es nicht. Because grace is not a word that did not occur in the Old Testament. It was already there. Denn Gnade ist kein Wort, das im Alten Testament nicht vorkam. Das gab es damals bereits. You know, but the new covenant is different than grace. Aber der neue Bund ist etwas anderes als Gnade. And I don't really have time to teach this to you. I really recommend that you either study my teachings on YouTube for free. Aber ich habe leider keine Zeit darüber zu lernen. Ich kann euch nur empfehlen, entweder meine Lehren auf YouTube anzuhören, die kostenlos sind. Or you simply buy the book New Covenant and No Limits. Oder ihr kauft einfach die Bücher Leben aus der Fülle des neuen Bundes und Leben ohne Begrenzungen. They will explain it to you really clearly. Und darin wird es sehr deutlich erklärt. But let me give you just a few ideas. Trotzdem will ich euch kurz ein paar Stichpunkte sagen. A covenant is a way of the way two parties relate to one another. Ein Bund ist eine Art, wie zwei Parteien miteinander in Beziehung stehen. That's how they have to relate. It's outlined very clearly. Auf diese Weise müssen sie in Beziehung zueinander treten. Das ist ganz deutlich. So in the old covenant, God related to man through the law. Im alten Bund trat Gott mit den Menschen durch das Gesetz in Beziehung. Which means, if you obeyed the law, das heißt, wenn du dem Gesetz gehorcht hast, then you had all the benefits of the old covenant. Dann hattest du auch alle Vorteile des alten Bundes. The old covenant had amazing benefits. Der alte Bund hatte tolle Vergünstigungen, wenn man die Regeln befolgte. So the covenant has to do with two parties relating to each other. Der Bund hat also damit zu tun, wie zwei Parteien miteinander in Verbindung stehen. So in the new covenant it's also about relationship. Und im neuen Bund geht es auch um Beziehung. It is how God and us relate. Nämlich so, wie Gott und wir miteinander in Beziehung stehen. Just like the old covenant, it was how God and the people related. Es ist wie im alten Bund, das legte fest, wie Gott und das Volk miteinander in Beziehung traten. It's just in the new covenant, the conditions are completely different. Aber im neuen Bund sind die Bedingungen ganz anders. You see, the many words have not changed at all. Die vielen Worte haben sich absolut nicht verändert. Neither has the meaning changed. Und auch die Bedeutung hat sich nicht geändert. For instance, zum Beispiel. Righteousness is not a new covenant or a New Testament word. Gerechtigkeit ist kein Wort des Neuen Bundes oder des Neuen Testaments. Abraham was justified. Abraham war gerechtfertigt. Sanctification is not a new covenant word. Heiligung ist kein Wort des Neuen Bundes. It's a biblical word. Es ist ein biblisches Wort. It's there in the old covenant and in the new covenant. Man findet es im Alten und im Neuen Bund. And here is the important thing. Und hier ist das Wichtige daran. The meaning of justification or the meaning of sanctification is the same meaning in the Old Testament and in the New Testament. Die Bedeutung von Gerechtigkeit oder Heiligung ist dieselbe im Alten und im Neuen Testament. The meaning has not changed in the New Covenant. Die Bedeutung hat sich im Neuen Bund nicht geändert. The meaning of righteousness or justification means to be right before God. Die Bedeutung von Gerechtigkeit oder Rechtfertigung ist, gerecht vor Gott zu sein. In the old covenant and the new covenant, it means the exact same thing. Im Alten und im Neuen Bund bedeutet es genau dasselbe. Sanctification means the same thing in the old covenant that it means in the new covenant. Heiligung bedeutet im Alten Bund genau das gleiche wie im Neuen Bund. It means to be separated for God. Es bedeutet, für Gott abgesondert sein. So if they mean the same in the old and the new covenant, then what's the difference? Wenn es also im Alten und im Neuen Bund dasselbe bedeutet, wo ist dann der Unterschied? The difference is not the meaning, the difference is the process. How to get there. Der Unterschied ist nicht die Bedeutung, sondern der Prozess, wie du dorthin kommst. That's the difference. Das ist der Unterschied. Did God want his people in the old covenant to be sanctified? Wollte Gott, dass sein Volk im Alten Bund geheiligt wurde? Set apart for him? Also für ihn abgesondert war? Of course he did. Na, selbstverständlich. Did that change in the new covenant? Hat sich das im Neuen Bund verändert? No, and no, a thousand times. Nein, 9000 Mal nein. It is the same God wants you to be separated for him in the new covenant. Es ist der gleiche Gott, der möchte, dass du für ihn abgesondert bist im Neuen Bund. Paul said it when he said, it's no longer I who lives, it's Christ who lives in me. Das meinte Paulus, als er sagte, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. I've been crucified with Christ. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Paul said, Paulus sagte, that he died for me, so that I don't live for myself anymore, but for him who died for me. Dass er für mich gestorben ist, damit nicht mehr ich für mich selbst lebe, sondern ich für ihn, der für mich gestorben ist. Es bedeutet das Gleiche. God always wanted the people separated for him. Gott wollte schon immer, dass die Menschen für ihn abgesondert sind. But here is what changed. Doch das hat sich verändert. The process, how to get there. Nämlich der Prozess, wie wir dorthin kommen. In the Old Testament, in the Old Covenant, you had to make it happen. Im Alten Testament bzw. Alten Bund bist du derjenige, der das bewirken kann. In the New Covenant, Jesus made it happen. Im Neuen Bund hat Jesus das bewirkt. And you can now live in what he already made happen. Und du kannst nun in dem leben, was bereits passiert ist. See, that's the incredible thing. Schau, das ist die fantastische Sache. That God relates to you through Jesus and not through what you do. Dass Gott durch Jesus mit dir in Beziehung steht und nicht durch das, was du tust. So that's why in the new covenant prayer changes radically. Aus diesem Grund hat sich Gebet im Neuen Bund radikal verändert. Because Jesus made everything happen and now you respond. Denn Jesus hat alles bewirkt und nun antwortest du darauf. The old covenant is I do, God responds. Im Alten Bund gilt, ich handle und Gott antwortet darauf. In the new covenant is Jesus did and I respond. Im Neuen Bund gilt, Jesus tat es und ich antworte darauf. Did you catch that? Hast du das verstanden? In the old covenant, you did, God responded. Der alte Bund, ich handle und Gott reagiert drauf. In the new covenant, Jesus did and you respond. Im neuen Bund, Jesus tat es und ich antworte darauf. That's amazing. Das ist fantastisch. I never thought about this. Ich habe noch nie daran gedacht. I like it. Das ist verrückt, das gefällt mir. Jesus did it and we respond. I love that. Hört zu, Jesus tat es und wir reagieren drauf. Ich liebe das. See, once you understand the new covenant, you want to respond all day long. Wenn du den neuen Bund einmal verstanden hast, willst du den ganzen Tag nur darauf antworten. Because if you don't respond, you don't experience what happened in the new covenant. Denn wenn du nicht darauf reagierst, nicht antwortest, wirst du nicht erleben, was im neuen Bund dein ist. I want to challenge you people, challenge you, challenge you, challenge you. Ich möchte euch herausfordern, Leute, wirklich herausfordern. I picked up Daniel from the airport today. Ich habe Daniel heute vom Flughafen abgeholt. And we were talking about prayer. Und wir sprachen über Gebet. And it was him, it's all his fault now. Und es ist alles seine Schuld. I missed you, son. Ich hab dich vermisst, Sohn. I missed my boy. Ich hab meinen Jungen vermisst. Listen. Hör zu. We're talking about prayer. Wir sprachen über Gebet. And here is what he said. Und Daniel sagte. He said all the Christians in Brazil praying against the coronavirus, but it got worse, not better. All die Christen in Brasilien beten gegen den Coronavirus, aber es wurde nicht schlimmer. Es wurde schlimmer und nicht besser. But he told me. Und er sagte mir. And then he said, imagine what the people think about the gospel people. Überleg doch mal, was die Leute jetzt über die Evangelisten denken. It's true. Das stimmt. Because we think prayer is trying to convince God to fix the corona problem. Denn wir denken, Gebet ist dazu da, Gott zu überzeugen, das Corona-Problem zu lösen. Well, guys, we haven't obviously convinced God yet because it got worse, not better. Aber offensichtlich haben wir Gott noch nicht überzeugt, denn es wurde schlimmer und nicht besser. So, sarcastically speaking, also sarkastisch gesagt, maybe you need to pray intenser. Müssen wir vielleicht noch intensiver beten. Maybe you need to eat a little less and fast a little more. Vielleicht müssen wir weniger essen und etwas mehr fasten. I said it's sarcastic. Ich meinte es sarkastisch. I love to fast and I love to pray. Ich liebe es zu fasten und zu beten. But there is nothing worse than religious fasting and religious prayer. Aber es gibt absolut nichts Schlimmeres als religiöses Fasten und Beten. Trying to convince God to do stuff through prayers and fasting. Wenn man versucht, durch Gebet Gott davon zu überzeugen, bestimmte Dinge zu tun. Think. Denk drüber nach. Billions of people all over the world have prayed against the coronavirus and it got worse. Millionen Menschen auf der ganzen Welt haben gegen den Coronavirus gebetet und es wurde schlimmer. Why doesn't any pastor stand up and say, hey guys, something is wrong somewhere? Warum steht nirgends ein Pastor auf und sagt, hey Leute, irgendwas ist da irgendwo falsch? Why do we still blame God for the bad stuff that's happening? Warum machen wir Gott immer noch für die schlimmen Dinge verantwortlich, die passieren? It's because that's what the devil wants you to do. Denn genau das möchte der Teufel. Believe it's God's fault or believe it's the devil's fault. Wir sollen glauben, dass es Gottes Schuld ist oder dass es die Schuld vom Teufel ist. So now we fight against the devil that has been defeated. Und dann kämpfen wir gegen den Teufel, der schon längst besiegt ist. Or we fight trying to convince God who doesn't need to be convinced. Oder wir kämpfen, um Gott zu überzeugen, doch er muss nicht überzeugt werden. And the whole time, und die ganze Zeit über stehen wir nicht auf und übernehmen Verantwortung, die Gott uns gegeben hat. Wenn wir in der Autorität leben würden, die Gott uns gegeben hat, wäre die Welt ein anderer Ort. But we don't, because we've been taught religion. Aber das machen wir nicht, denn uns wurde Religion gelehrt. Let me give you a little idea here. Lass mich euch eine Vorstellung davon geben. One question I'm asked almost every day for the last few weeks. Eine Frage, die ich in den letzten Wochen fast jeden Tag gehört habe. Why doesn't God answer my prayer for my husband or for my wife? Warum beantwortet Gott mein Gebet für meinen Ehemann oder meine Ehefrau nicht? This is a question I've received more than any other question. Das ist eine Frage, die mir häufiger gestellt wird als jede andere Frage. My husband left me. Mein Mann hat mich verlassen. My wife mistreated me. Meine Frau hat mich schlecht behandelt. My wife cheated on me. Meine Frau hat mich betrogen. My husband is committing adultery. Mein Mann begeht Ehebruch. And I've been praying for the marriage to be restored. Und ich bete, dass die Ehe wiederhergestellt wird. I've had so many messages like this. Ich habe so viele Nachrichten wie diese erhalten. Let me give you some very simple things to understand. Ich gebe euch ein paar einfache Hinweise, um das zu verstehen. First of all, erstens, you're trying to get God to fix your problem. Ihr versucht Gott dazu zu bringen, euer Problem zu lösen. And you're trying to use prayer for that. Und du versuchst Gebet dazu zu benutzen. That's the first thing that's wrong. I'm sorry, it's wrong. Das ist der erste Fehler. Es tut mir leid, aber es ist falsch. Do you know, Maybe I sound shocking to some people. Vielleicht hört sich das für einige Leute schockierend an. But you have no idea how many tears I've wept for these poor people. Aber ihr habt keine Ahnung, wie viele Tränen ich vergossen habe für diese armen Leute. You have no idea. Ihr habt keine Ahnung. There is a friend of mine. Eine Freundin von mir. A lady. Eine Freundin. Her husband left her almost 20 years ago. Vor 10 Jahren ungefähr hat ihr Mann sie verlassen. He left her. Er verließ sie, married another woman, heiratete eine andere Frau, had, I don't know, child or children with another woman, hatte ein oder vielleicht auch mehrere Kinder mit der anderen Frau und machte es ganz deutlich, dass er nie wieder zu seiner ersten Frau zurückkehren würde. Is that sad? Ist das nicht traurig? Terribly sad. Ja, es ist traurig. Is that the will of God? Ist das der Wille Gottes? Never. Niemals. So here is the thing. Und hier ist das Problem. This woman has been praying for close to 20 years for her husband to return to her. Diese Frau hat beinahe 10 Jahre dafür gebetet, dass ihr Ehemann zu ihr zurückkehrt. I told her. Ich sagte ihr, to stop. Dass sie aufhören soll. I said to her this. Und ich sagte zu ihr, just think. Denk doch mal. This man left you, which is wrong. Dieser Mann hat dich verlassen und das ist falsch. He left your children. That's wrong. Er hat deine Kinder verlassen, das ist falsch. He committed adultery. That's wrong. Er hat Ehebruch begangen, das ist falsch. He married another woman. That's wrong. Er hat eine andere Frau geheiratet, das ist falsch. All of that is wrong. All das ist falsch. Now you keep praying for that wrong to be made right. Und nun betest du, dass dieses Unrecht wieder richtig wird. But what you don't understand, aber was du nicht verstehst, ist dies. That if God would answer your prayer, wenn Gott deine Gebete beantworten würde, he would actually have to destroy a marriage. Würde er in Wirklichkeit eine Ehe zerstören müssen. That man is now married for a long time and has another child. Denn dieser Mann ist nun schon seit langer Zeit verheiratet und hat Kinder. So you tell me that God hates divorce, but now you're praying that God would make divorce. Also du sagst mir, dass Gott Scheidung hasst und nun betest du, dass Gott eine Scheidung bewirkt, damit du den Mann zurückbekommst. Just explain this to me. Erklär mir das irgendwie. Well, but he's my husband, my son. Ja, aber das ist doch mein Mann. He was your husband. Er war dein Mann. Now he's the husband of another woman. Jetzt ist er der Ehemann einer anderen Frau. Am I justifying this? Rechtfertige ich das? Never, never, never. Niemals, niemals, niemals. Compassion for this woman. Ich habe Mitleid mit dieser Frau. I do. Natürlich. But the pain I feel because of her deception is greater than the actual pain of the problem she passed through. Aber der Schmerz, den ich spüre wegen dieser Täuschung, ist noch größer als der eigentliche Schmerz durch das Problem, durch das ihn durchgeht. Because she's actually trying to use prayer to convince God to destroy a marriage and doesn't realize what she's doing. Denn sie benutzt eigentlich Gebet, um Gott davon zu überzeugen, eine Ehe zu zerstören, und sie merkt nicht einmal, was sie tut. And the other thing is, und die andere Sache ist, for 20 years she's intensely prayed and nothing happened. Seit 20 Jahren betet sie intensiv und nichts passiert. So guess what her heart believes. Also rate mal, was ihr Herz glaubt. Her heart is very disappointed. Ihr Herz ist sehr enttäuscht. Her heart finds it impossible to trust God. Ihr Herz findet es unmöglich, Gott zu vertrauen. Because deep in her heart there is a message: the God who I think loves me doesn't really care about me. Otherwise, he would have done what I asked him. Denn in ihrem Herzen hat sie diese Überzeugung, dass ganz tief drin Gott möchte nicht, dass es ihr gut geht. But there is another problem. Und da ist auch ein anderes Problem. God in his sovereignty, Gott in seiner Souveränität, has chosen to give man free will. Hat entschieden, dass er dem Menschen freien Willen gibt. The heavens are the Lord's, but the earth is given to the sons of men. Der Himmel gehört dem Herrn, aber die Erde wurde den Menschensöhnen übergeben. God gave us dominion over the earth. Gott gab uns die Herrschaft über die Erde. And he gave us free will to choose what we do with our life. Und er gab uns den freien Willen zu entscheiden, was wir mit unserem Leben anfangen. And maybe this is very hard for you to accept. Und vielleicht ist es für euch sehr schwer, das zu akzeptieren. I pray that you will be able to accept it because it will help you. Ich bete, dass du es akzeptieren kannst, denn es wird dir helfen. But God is not going to answer any prayer if he has to violate somebody's free will. Aber Gott wird keine Gebete beantworten, wenn er dafür den freien Willen von jemandem verletzen muss. God doesn't do that. Gott macht das nicht. Because it's called manipulation, and manipulation is witchcraft, and God doesn't do witchcraft. Denn das nennt man Manipulation, und Manipulation ist Zauberei, und Gott zaubert nicht. The devil does witchcraft. Der Teufel benutzt Zauberei. God doesn't. Und Gott nicht. So if you are praying that God will do something against the free will of another person, you have your own problem. Wenn du also betest, dass Gott etwas gegen den freien Willen einer anderen Person tut, dann hast du echt ein Problem. So then, Doesn't God want to restore the marriage? Aber will Gott denn nicht die Ehe wiederherstellen? God always wants marriages restored. Gott will immer, dass Ehen wiederhergestellt werden. But God will respect the choice of the partner who refuses to have the marriage restored. Aber Gott wird die Entscheidung des Partners respektieren, der sich weigert, dass die Ehe wiederhergestellt wird. If God in his sovereignty would do anything he wanted to do. Wenn Gott in seiner Souveränität alles tun würde, was er tun möchte, irrespective of the free will of God. Ohne den freien Willen zu respektieren, nobody would be lost and nobody would be sick. Würde niemand verloren gehen, aber auch niemand würde gerettet werden. Because God wants all men to be saved. Denn Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden. But God never forces anybody to be saved. Never. Aber er zwingt niemals jemanden dazu, gerettet zu werden. Niemals. God weeps. Gott weint. He paid the price. Er bezahlte den Preis, for all men to be saved. Damit alle Menschen gerettet werden. But he would allow men to choose. Aber er erlaubt den Menschen, sich zu entscheiden. Yeah. That's the greatness of my God. Das ist die Größe meines Gottes. So that we can freely choose to love him passionately. Dadurch können wir uns frei entscheiden, ihn leidenschaftlich zu lieben. Imagine if I put a gun to my wife's head and commanded to love me. Stell dir vor, ich hätte meiner Frau eine Pistole an den Kopf gehalten und ihr befohlen, mich zu lieben. I wouldn't want that marriage. Ich würde so eine Ehe nicht haben wollen. But many of us want God to act like this. Aber viele von uns wollen, dass Gott so handelt. But God is love. He's not gonna act like this. Aber Gott ist Liebe. Er wird so nicht handeln. Because love never seeks its own interest. Denn Liebe sucht nie die eigenen Interessen. So then, Reinhard, what do we pray for a broken marriage? Also, was beten wir denn dann für eine zerbrochene Ehe? Well, first of all, prayer means surrender. Also, zuerst einmal bedeutet Gebet Hingabe. Prayer does not mean trying to convince God to fix my problem. You have to get this inside of you. Gebet bedeutet nicht, dass ich versuche, Gott davon zu überzeugen, meine Probleme zu lösen. Das müsst ihr wirklich verinnerlichen. Es bedeutet Hingabe. The first thing is you surrender yourself to Jesus completely. Das erste, was du tun musst, ist dich Jesus vollkommen hingeben. The second is you check your own motive. Als zweites überprüfst du deine eigenen Motivationen. Why do you want your marriage to be restored? Warum willst du, dass deine Ehe wiederhergestellt wird? Because I'm so lonely. Weil ich so einsam bin. Wrong answer. Falsche Antwort. Because that's selfish. Denn das ist egoistisch. Because I need my husband. Denn ich brauche meinen Ehemann. I need my wife. Ich brauche meine Frau. Wrong answer. Falsche Antwort. Because that's selfish. Und das ist egoistisch. We are called to love. That's the greatest thing. Wir sind aufgefordert zu lieben. Das ist das Größte. And the Bible says love never seeks its own interest. Und die Bibel sagt, dass Liebe nie ihre eigenen Interessen sucht. Let me tell you a true story. Ich will euch eine wahre Geschichte erzählen. True, powerful story. Eine wahre, wirklich starke Geschichte. I heard the man himself tell the story. Ich hörte, wie der Mann selbst die Geschichte erzählte. He's a pastor. Er ist ein Pastor. But one day, a member from the church came to his office. Eines Tages kam ein Gemeindemitglied in sein Büro. And he was devastated, that man. Und dieser Mann war am Boden zerstört. Weeping and crying. Er weinte und schluchzte. He said, my wife just packed the suitcase and left me. Er sagte, meine Frau hat einfach ihre Koffer gepackt und mich verlassen. She left me with two little children. Sie hat mich mit zwei kleinen Kindern zurückgelassen. Sie sagte, dass sie irgendeinen anderen Typ im Internet gefunden hat und sie verließ mich. Sie sagte mir nicht, wohin sie geht und ich habe keine Ahnung, in welchem Staat sie lebt, gar nichts. She changed her cell phone number. Sie hat ihre Handynummer geändert. She's gone. Und sie ist weg. The pastor felt very compassionate, didn't know what to say. Der Pastor hatte sehr viel Mitleid und wusste gar nicht, was er sagen sollte. The man left the pastor's office pretty angry. Der Mann verließ das Büro des Pastors und war ziemlich sauer. He locked himself for 3 days in his bedroom, depressed. Er schloss sich 3 Tage lang in seinem Schlafzimmer ein, total depressiv. Praying for his wife to be fixed and come back. Und er betete intensiv, dass seine Frau zurückkommen würde. After 3 days he went back to the pastor's office completely happy. Nach 3 Tagen ging er zurück in das Büro des Pastors und war vollkommen glücklich. The pastor said, what happened? What happened? Did your wife come back? Der Pastor sagte, was ist passiert? Was ist los? Ist deine Frau zurückgekommen? He said, no. Und er sagt, nein. But I had an encounter with God. Aber ich hatte eine Begegnung mit Gott. Pastor said, tell me. Und der Pastor sagt, erzähle mir davon. He said, I locked myself into my bedroom for 3 days depressed. Ich habe mich 3 Tage lang in mein Schlafzimmer eingesperrt, total deprimiert. And God said to me, und Gott sagte zu mir, what are you doing here all depressed? Was machst du hier eigentlich so depressiv? And the man said, I got very angry with God. Und der Mann sagte, ich wurde sehr sauer auf Gott. What do you mean, what am I doing here depressed? Was meinst du, was ich hier tue und warum ich so depressiv bin? My wife is in the arms of another man. Meine Frau ist in den Armen eines anderen Mannes. She left me with 2 children alone. Sie hat mich mit 2 Kindern alleine gelassen. What else you want me to do but to be depressed and cry out to you to fix the problem? Was soll ich anderes tun, als deprimiert zu sein und zu dir zu schreien, damit du das Problem löst? Listen to what God said. Hört, was Gott darauf antwortete. Gott sagte, you don't have a problem. Du hast kein Problem. She has a problem. Sie hat ein Problem. Sin is destroying her life. She's the one who has the problem. Die Sünde zerstört ihr Leben. Sie hat das Problem. You've only prayed for yourself for me to fix your problem, but you didn't even care about your wife. Du hast nur für dich selbst gebetet, dass ich dein Problem löse, aber du hast dir keinerlei Gedanken um deine Frau gemacht. Talk about a smack in the face. Das ist erstmal ein Schlag ins Gesicht. From God. Von Gott. Do you know what happened? Und wisst ihr, was passierte? The man repented. Der Mann tat Buße. He realized that his prayer was rooted in complete selfishness. Er erkannte, dass sein Gebet in vollkommenem Egoismus verwurzelt war. That just set somebody free. Und das hat gerade jemanden freigesetzt. And he began to pray for his wife. Und er begann für seine Frau zu beten. From a complete, sincere and honest heart. Aus einem vollkommen ehrlichen Herzen, das Buße getan hatte. He realized that his wife's life is destroyed by sin. Er erkannte, dass das Leben seiner Frau durch Sünde zerstört war. He realized his wife is deceived. Er erkannte, dass seine Frau getäuscht worden war. And he began to pray. Und er begann zu beten. He began to pray, Lord, if I never have my wife back again, who cares? Er betete, Herr, wenn ich meine Frau nie wieder zurückbekomme, es ist mir egal. I just want her to be set free. Ich möchte einfach, dass sie freigesetzt ist. I want her to encounter you and your love. Ich möchte, dass sie dir und deine Liebe begegnet. And he completely repented and began to pray for her. Und er kehrte vollkommen um und begann für sie zu beten. You know what happened? Wisst ihr, was passierte? A few months went by. Ein paar Monate vergingen. And then suddenly he bumped into his wife in the town, in the shop somewhere. Und plötzlich begegnete er seiner Frau im Einkaufszentrum in der Stadt. She was shocked and he was shocked. Sie waren beide schockiert. She said, sie sagte, I've come back into town because the man who I left you for dumped me. Ich bin zurückgekommen in die Stadt, denn der Mann, für den ich dich verlassen hatte, hat mich sitzen gelassen. But I was hoping that I would never see you. Aber ich hoffte, dass ich dich niemals sehe. Because it's too bad what I've done. Denn es ist viel zu schlimm, was ich getan habe. The man said, und der Mann sagte, please come home. Bitte komm nach Hause. I love you. Ich liebe dich. I just love you. Ich liebe dich einfach. She said, no, I can't. Sie sagte, nein, ich kann nicht. She said, I've brought so much embarrassment to you and to the children, I can't face you anymore. Ich schäme mich so wegen dem Schmerz, den ich dir und den Kindern zugefügt habe und ich kann dir nicht mehr in die Augen schauen. He said, I have completely forgiven you. Er sagte, ich habe dir vollkommen vergeben. All I want is the best for you. Alles, was ich will, ist das Beste für dich. This is not about me anymore. I've settled this with God. Es geht hier nicht mehr um mich, ich habe das mit Gott schon geregelt. Anyhow, she decided to come back. Und sie beschloss, endlich zurückzukommen. It took a little while for them to get adjusted to each other because of her own pain and embarrassment. Es dauerte eine Weile, bis sie sich wieder aneinander gewöhnt hatten, wegen ihrer eigenen Schmerzen und ihrer Scham. And after a couple of weeks, und nach ein paar Wochen, she decided that she's gonna leave her husband again. Beschloss sie, dass sie ihren Ehemann wieder verlassen würde. She said to him, sie sagte zu ihm, I'm sorry, I can't stay with you. Es tut mir leid, ich kann nicht bei dir bleiben. Because I just found out I'm pregnant by that other man. Ich muss dich verlassen, denn ich habe gerade herausgefunden, dass ich schwanger von dem anderen Mann bin. And this is too much embarrassment, I can't do. Und ich schäme mich zu sehr dafür, das kann ich nicht machen. Do you know what the man said? Wisst ihr, was der Mann sagte? He said, I love you. Er sagte, ich liebe dich. This is not about me. Es geht nicht um mich. And the child in your womb is my child. I will treat it just like my child. Und das Kind in deinem Bauch ist mein Kind. Ich werde es wie mein eigenes Kind behandeln. Even though it was a child in adultery conceived, he said, I will treat it like my own child. Selbst wenn es ein Kind ist, das im Ehebruch gezeugt wurde, werde ich es wie mein eigenes Kind behandeln. And I will tell everybody, that's our child. Und ich werde jedem sagen, das ist unser Kind. Let me tell you something. Lasst mich euch etwas sagen. I'm convinced. Ich bin überzeugt. Maybe you don't agree with me. That's okay. Vielleicht stimmst du mit mir nicht überein, aber das ist okay. But I'm convinced. Ich bin davon überzeugt. That if man, that man would have kept praying the way everybody taught him to pray, his marriage would have never been restored. Wenn dieser Mann so weitergebetet hätte, wie jeder ihm beigebracht hatte zu beten, dann wäre seine Ehe niemals wiederhergestellt worden. We've got to stop trying to manipulate God with our prayers. Wir müssen aufhören, Gott mit unseren Gebeten manipulieren zu wollen. We've got to stop trying to treat prayer like it's something we can twist the arm of God to do what we want him to do. Wir müssen aufhören, Gebet als etwas zu betrachten, dass Gott die Daumenschrauben anlegt, damit er das tut, was wir wollen. Listen to me. Life is not about you. Life is all about him. Hör zu, im Leben geht es nicht um dich. Im Leben geht es nur um ihn. Prayer is not about getting him to help me do what I want to do. Prayer is all about aligning my heart with the eternal purpose of my God. Beim Gebet geht es nicht darum, ihn dazu zu bringen, das zu tun, was ich haben möchte. Beim Gebet geht es nur darum, dass ich mein Herz in Übereinstimmung mit den ewigen Absichten meines Gottes bringe. Gebet ist Hingabe und Ausrichtung des Herzens. Wenn du das verstehen würdest, ginge der Stress aus deinem Gebetsleben und es würde Spaß machen. Gestern habe ich über George Müller gesprochen. Das erste, was er sagt, ist, ich befreie mich von allem Eigenwillen meines Herzens. No wonder he had such a powerful prayer life. Kein Wunder, dass er so ein vollmächtiges Gebetsleben hat. We love you too. Wir lieben dich auch. Matt. Wir lieben Matt. Matthäus. Ja, Matthäus. Follow Matthäus Cohea. Folgt Matthäus Cohea. Next week he will do one of the most powerful and life-changing teachings on his Instagram. Nächste Woche macht er eine der stärksten und lebensverändernden Leben auf seinem Instagram-Kanal. He's my son, he's his brother. Er ist mein Sohn und sein Bruder. Matthäus Cohea. Matthäus Cohea. And he's teaching about tithing and giving. Er lehrt über den Zehnten und übers Geben. He's gonna change your life and set you free. Es wird euer Leben verändern und euch freisetzen. If you're a pastor, you better listen and you better put it into practice. It will help you and your church. Wenn du ein Pastor bist, dann höre gut zu und setze es um. Es wird dir und deiner Gemeinde helfen. So anyhow. Okay, zurück zum Thema. See, prayer is not about us bringing God into our story. Gebet ist keine Bitte, damit Gott in unsere Geschichte hineinkommt. It's all about bringing us into his story. Es geht vielmehr darum, uns in seine Geschichte hineinzubegeben. Look, let me talk to you about something that's very important. Ich werde mit euch über etwas reden, das mir sehr wichtig ist. There is a scripture that's been misunderstood by many, many people. Es gibt eine Bibelstelle, die von vielen Leuten missverstanden wird. Matthew chapter 18, verse 18. Matthäus 18, Vers 18. I know you people are desperate to learn exactly how to pray. I will teach you. Relax. Ich weiß, ihr wollt unbedingt lernen, wie man genau betet, und ich werde es euch beibringen. Entspannt euch. At the end of this series, you will not only know how wrong you've prayed, you will know exactly how to pray. I will teach you practically, trust me. Am Ende dieser Serie werdet ihr ja nicht nur wissen, wie falsch ihr gebetet habt, sondern ihr wisst auch, wie man richtig betet. Ich werde es euch ganz praktisch erklären, vertraut mir. I will teach you, just chill. Ich werde es euch lernen, bleibt entspannt. But look what it says in Matthew chapter 18, verse 18. Aber schaut, was in Matthäus 18, Vers 18 steht. Here, Jesus is talking about binding and losing. Jesus spricht hier über Binden und Lösen. This has been so misunderstood by so many people. Das wurde so sehr missverstanden von vielen Leuten. Many things have been misunderstood because we haven't read the scriptures and the Bible through the finished work of the cross. Viele Bibelstellen wurden missverstanden, weil wir sie nicht im Kontext des vollbrachten Werks am Kreuzes gelesen haben. You cannot understand the Bible unless you interpret it through the new covenant. So du kannst die Bibel nicht verstehen, wenn du sie nicht durch den neuen Bund interpretierst. Das ist nicht möglich. The Bible is all about God relating to humans. Denn in der Bibel geht es immer darum, wie Gott mit den Menschen in Beziehung steht. And God only relates to humans today through the finished work of the cross. There is no other relationship with him. Und heutzutage steht Gott nur durch das vollbrachte Werk am Kreuz mit den Menschen in Beziehung. Es gibt keine andere Art und Weise. Jesus said, I am the way. You can't get to God unless you get to him through Jesus. Jesus sagte, ich bin der Weg. Du kannst nicht zu Gott kommen, außer durch Jesus. Let me just do something here. Lass mich kurz was ausprobieren. Just a second here. Moment. Okay, I just pinned him. That's okay, ich habe ihn gerade verknüpft. That's the guy you follow. Matthäus Cohea. If you want to. The reason, because his teaching is going to really help you. Das ist der Typ, den ihr euch anhören müsst. Wenn ihr wollt, dann seine Lehre wird euch wirklich helfen. So look what Jesus himself is saying. Also schaut, was Jesus selbst sagte. He said, assuredly, assuredly, I say to you. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. Wenn ihr etwas auf der Erde bindet, wird es im Himmel gebunden sein. Whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Und was ihr im auf der Erde löst, wird im Himmel gelöst sein. Now, Jesus didn't spoke Hebrew or Greek or English or Portuguese or German. Jesus sprach kein Hebräisch oder Griechisch oder Englisch, Portugiesisch oder Deutsch. Er sprach Aramäisch. He spoke Aramaic. Ele falava em aramaico. I've got a friend who's a Bible translator. Ich habe einen Freund, der Bibelübersetzer ist. He understands 22 languages. Und er versteht 22 Sprachen. He translates Bible to many different languages in the world. Er übersetzt die Bibel in viele verschiedene Sprachen der Welt. He's right now overseeing a project to revise a Portuguese Bible translation. Im Moment leitet er gerade ein Projekt, um eine portugiesische Bibelübersetzung zu revidieren. He's been a friend of mine for about 30 years. Seit 30 Jahren ist er etwa mein Freund. And he told me that he said, Reinhard, there is not one really good Portuguese Bible. Und er sagte mir, Reinhard, es gibt nicht eine richtig gute portugiesische Bibelübersetzung. He's American. Er ist Amerikaner. I said, Jim, I said, which English Bible do you use? Which do you recommend to me? Ich sagte, Jim, welche englische Bibel verwendest du? Was empfiehlst du mir? I thought he's American, so he's a Bible translator, so he knows. Ich dachte, er ist Amerikaner und er übersetzt Bibeln, deshalb muss er es wissen. Er lächelte und sagte, ich lese die Bibel gar nicht auf Englisch, ich lese sie nur im Original. But I want you to understand something. Aber ich möchte, dass ihr etwas versteht. We have the manuscripts in Greek. Wir haben das Manuskript in Griechisch of the New Testament. Des Neuen Testaments. But Jesus didn't speak Greek, he spoke Aramaic. Aber Jesus sprach nicht Griechisch, er sprach Aramäisch. So whatever Jesus said, they translated it first into into Greek and then into your language. Also alles, was Jesus sagte, wurde zuerst einmal ins Griechische übersetzt und dann in eure Sprache. Do you understand? Versteht ihr? So we say the Bible is the infallible word of God. Also wir sagen, die Bibel ist das unfehlbare Wort Gottes. The Bible is inspired by the Spirit of God, for sure it is. Die Bibel ist vom Heiligen Geist inspiriert, selbstverständlich. Of course it is. Natürlich ist sie das. But there are so many people today that are so hung up about the letter. Aber es gibt heutzutage so viele Menschen, die sich an den Buchstaben festbeißen. So which one is the one that's actually the word of God? The NVI, the RAC, the New King James, which one? Und welches ist nun wirklich das Wort Gottes? Die Elberfelder, die Schlachterbibel, die Lutherbibel, welche? See, we make the mistake. We read the Bible without the Holy Spirit and without the finished work of the cross, and that's why we get so confused. Wir machen einen Fehler. Wir lesen die Bibel ohne den Heiligen Geist und ohne das vollbrachte Werk des Kreuzes, und deswegen sind wir verwirrt. Why are there thousands of denominations in this world? Warum gibt es tausende von Denominationen auf dieser Welt? Because they don't agree on certain interpretations of the Bible. Weil sie nicht übereinstimmen in bestimmten Interpretationen der Bibel. But everyone believes that he has the truth. Aber alle glauben, dass sie die Wahrheit haben. Listen, I planted my first church about 35 years ago. Ich gründete meine erste Gemeinde vor etwa 35 Jahren. Do you know what I did as a pastor? Wisst ihr, was ich als Pastor getan habe? I gave the people of my church complete freedom to disagree with me. Ich gab meinen Gemeindemitgliedern die vollkommene Freiheit, nicht mit mir übereinzustimmen. Liberdade para o povo da igreja para discordar de mim. I give everybody listening to me here complete freedom to disagree with me. Ich gebe jedem von euch, der hier zuhört, vollkommene Freiheit, mir zu widersprechen. Freedom to say no. I don't believe what Reinhard teaches. Ihr habt die Freiheit zu sagen, nein, ich glaube das nicht, was Reinhard lehrt. Do I have the truth? Habe ich die Wahrheit? Listen, Jesus is the only truth. Hör zu, Jesus ist die einzige Wahrheit. Maybe in 10 years I think, oh my God, I really believe that. Oops. Vielleicht denke ich in 10 Jahren, oh je, das habe ich wirklich geglaubt. Ups. One thing I do know, I love my Jesus. Eine Sache weiß ich ganz sicher, ich liebe meinen Jesus leidenschaftlich. That I know. Das weiß ich. But I will never be the one who defends his doctrine that he believes with all of his power. Ich werde nie derjenige sein, der seine Doktrin, an die er glaubt, mit aller Kraft verteidigt. I will defend Jesus and his finished work, but not the doctrine that I believe. Ich werde Jesus verteidigen und sein vollbrachtes Werk, aber nicht die Doktrin, an die ich glaube. Because listen to me, I've been a Christian for 52 years. Denn hör zu, ich bin seit 52 Jahren Christ. And the truth is very simple. Und die Wahrheit ist sehr einfach. Almost every one of the greatest men of God that ever lived changed their mind doctrinally during the time of ministry. Fast alle der größten Männer Gottes, die jemals gelebt haben, änderten ihre Doktrinen und Denkweisen während der Zeit ihres Dienstes. So let's not be so arrogant and think that we have the truth. Also lasst uns nicht so arrogant sein und denken, dass wir die Wahrheit haben. I'm teaching you things that I believe. Ich lehre euch Dinge, die ich glaube. I'm teaching you things that changed my life. Ich lehre euch Dinge, die mein Leben verändert haben. I'm teaching you things that brought amazing fruit and result in my life. Ich lehre euch Dinge, die fantastische Früchte und Resultate in meinem Leben erzeugt haben. Now you choose if you want to embrace it, accept it, and apply. Und dann entscheidest du, ob du es annimmst, akzeptierst und anwendest. So look what Jesus said here. Also schau, was Jesus hier sagte. Many people believe that this has to do with binding demons. Viele Leute glauben, dass das mit dem Binden von Dämonen zu tun hat. Other people believe this has to do that if I want something, then I have to declare it on earth and then it's also going to happen. Andere Leute glauben, das hat damit zu tun, dass wenn ich etwas will, muss ich es hier auf der Erde bekennen und dann wird es auch passieren. And I have to add the words in the name of Jesus. Und ich muss die Worte im Namen Jesu hinzufügen. By faith. Im Glauben. I believe. Ich glaube. But I don't believe this is what it means. Aber ich glaube nicht, dass es das bedeutet. I believe that in the original, the meaning is pretty clear. Ich glaube, dass die Bedeutung im Original ziemlich klar ist. First of all, what does it mean to bind and to lose? Zuerst, was bedeutet es, zu binden und zu lösen? You see, Jesus was talking to a Jewish culture. He wasn't talking to Brazilians, Austrians, Americans, Europeans. Jesus sprach zu einer jüdischen Kultur. Er sprach nicht zu Brasilianern, Amerikanern oder Europäern. So, what was Jesus saying? Was wollte Jesus also eigentlich sagen? In the Hebrew culture, in der hebräischen Kultur, they had the people who were the spiritual leaders. Hatten sie Leute, die die geistlichen Leiter waren. They were very religious. Und sie waren sehr religiös. But they had incredible authority. Aber die hatten unglaubliche Autorität. And if people would have a case of a disagreement, like they had a fight between each other, they needed to be resolved. Und wenn jemand eine Meinungsverschiedenheit hatte, zum Beispiel Leute hatten Streit miteinander, der nicht gelöst werden konnte, they used to go to the Sanhedrin. Dann gingen sie zu den Sanhedrin. Sanhedrin. Sanhedrin. And there they brought the disagreement. Und dort legten sie ihre Meinungsverschiedenheit vor. And the spiritual leaders, they listened to the evidence and listened to the case. Und die geistlichen Leiter hörten sich die Beweise und den Fall an. Then they pronounced the judgment. Und verkündeten dann ein Urteil. And the judgment was like this. Und das Urteil lautete so. They said, we bind this. Sie sagten, wir binden das. Or we lose. Oder wir lösen das. The meaning was very simple. Die Bedeutung war sehr einfach. We declare this illegal. Wir erklären das für illegal. Illegal, that means they would say, we bind this. Wenn es illegal war, sagten sie, wir binden es. If they said, we declare this legal, they would say, we lose this. Wenn sie sagen wollten, wir erklären es für legal, dann sagten sie, wir lösen es. So what is Jesus saying? Und was sagte Jesus also? If you take it from the Aramaic and the grammar, you could say it like this. Wenn du es vom Aramäischen nehmen würdest und auf die Grammatik achtest, könntest du es so sagen. So Jesus was in other words saying this. Jesus sagte mit anderen Worten Folgendes. Whatever you forbid or you declare illegal or unlawful. Was immer du verbietest oder illegal, ungesetzlich erklärst. On earth. Auf der Erde. It must be already declared illegal or unlawful in heaven. Muss schon im Himmel illegal oder ungesetzlich erklärt worden sein. Whatever you declare legal or rightful or proper here on earth, was immer du legal oder gerechtfertigt oder richtig hier auf Erden erklärst, that has to be already proper, legal or rightful in heaven. Das muss bereits im Himmel legal oder gerechtfertigt oder richtig erklärt worden sein. You see, many Christians have interpreted this scripture like this. Seht ihr, viele Christen haben diese Schriftstelle so interpretiert. I can say whatever I want, and if I say in the name of Jesus, is gonna happen. Ich kann sagen, was immer ich will, und wenn ich sage im Namen Jesu, dann wird es auch passieren. Because that's what I use prayer for. Und dazu benutze ich Gebet. But that's not what Jesus is saying. Aber so hat Jesus das nicht gesagt. Jesus is saying this. Jesus sagte, you have to find out what is legal and what's illegal in heaven. Ihr müsst herausfinden, was legal und illegal im Himmel ist. And then you have to enforce this by your authority here on earth. Und dann musst du das durch eure Autorität hier auf der Erde vollstrecken. Look how simple it is. Schau, es ist ganz einfach. Jesus said. Jesus sagte. Father in heaven. Vater im Himmel. Glorified be your name. Verherrlicht sei dein Name. Your kingdom come. Dein Reich komme. How much if we pray to convince God to make our kingdom come here on earth? Wie oft haben wir gebetet, um Gott davon zu überzeugen, dass unser Reich hier auf Erden kommt? What I want, what I want, what I want, what I want. Was ich will, was ich will, was ich will. My prosperity, my blessing, my happy life, my. Mein Wohlstand, mein Segen, mein glückliches Leben, mein Geld, ich, mich, mir, mein. More intense, more intense, more intense and harder and more fasting. Intensiver und stärker und dann noch ein bisschen Fasten dazu. No. Nein. Listen, I love fasting and prayer. Hör zu, ich liebe Fasten und Beten. But here is the question. Aber hier ist die Frage. What is illegal in heaven? Was ist illegal im Himmel? And what's legal in heaven? Und was ist legal im Himmel? Let me shock you. Jetzt werde ich euch schockieren. Is sickness legal or illegal? Ist Krankheit legal oder illegal im Himmel? To the finished work of the cross, is sickness something that's legal? Im vollbrachten Werk des Kreuzes, ist Krankheit etwas Legales? No. Nein. Sickness is illegal. Krankheit ist illegal. So here is what we do. Und darum tun wir Folgendes. We get sick. Wir werden krank. Now we try to convince God to heal us. Nun versuchen wir, Gott davon zu überzeugen, uns zu heilen. God is trying to convince you that you have a legal right to be healed. Aber Gott versucht, dich davon zu überzeugen, dass du ein legales Recht hast, geheilt zu sein. But through our awful old covenant religious mentality to pray, we keep trying to convince God to heal us. Aber aufgrund unserer schrecklichen religiösen, im alten Bund verwurzelten Art zu beten, versuchen wir immer, Gott zu überzeugen, uns zu heilen. Many times without faith, but full of hope. Und oftmals ohne Glaube, aber voller Hoffnung. Hope is not the currency of heaven, faith is. Hoffnung ist nicht die Währung des Himmels, sondern Glaube. Faith is the substance of things hoped for. Without faith, your hope has no substance. Glaube ist die Substanz der Dinge, auf die wir hoffen, aber ohne Glauben hat deine Hoffnung keine Substanz. So what do we do? Und was machen wir dann? We get everybody to help us convince God to heal us. Wir involvieren alle möglichen Leute, um Gott davon zu überzeugen, uns zu heilen. And then somebody dies. Und dann stirbt jemand. We don't get healed. Er wird nicht geheilt. Can I be honest with you? Kann ich ehrlich mit dir sein? Really honest? Richtig ehrlich? Because I love you. Weil ich euch liebe? You can do with this whatever you want. Ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Let me be honest. Ich werde ehrlich sein. If you would really pray in faith for Jesus to heal you. Wenn du wirklich im Glauben beten würdest, dass Jesus dich heilt, in real faith, mit echtem Glauben, would you still go to the doctor to get healed? Würdest du dann immer noch zum Arzt gehen, um geheilt zu werden? Answer the question for yourself. Beantworte die Frage für dich selbst. Don't say Reinhard is against doctors. Sag bloß nicht, Reinhard ist gegen Ärzte. Reinhard is not against doctors. Reinhard ist nicht gegen Ärzte. Reinhard thinks wonderful doctors are great. Reinhard denkt, wunderbare Ärzte sind was Großartiges. I have some good friends in the doctor. Ich habe ein paar gute Freunde, die Ärzte sind. I have used doctors. My wife has used doctors. Our children have used doctors. Ich habe Ärzte konsultiert, meine Frau auch und unsere Kinder waren auch bei Ärzten. Don't say what I'm not saying. Bitte sag nicht etwas, das ich nicht gesagt habe. But I'm saying to you that many of our prayers are not real prayers of faith. Aber ich sage euch, viele von unseren Gebeten sind keine echte Gebete des Glaubens. I tell you. Und ich sage euch, one of the hardest things for us Christians is to confront the unbelief of our own heart. Eines der schwierigsten Dinge für uns Christen ist, den Unglauben in unserem eigenen Herzen zu konfrontieren. One of the hardest things. Es ist das Allerschwierigste. Let me give you a little advice. Ich gebe euch einen kleinen Rat. It's much better you go to the doctor admitting your unbelief than being at home suffering. And trying to be proud not admitting your unbelief. Es ist besser, zum Arzt zu gehen und den Unglauben zuzugeben, als dass du zu Hause bleibst und leidest und versuchst, stolz zu sein und den Unglauben nicht zu geben. Much better go to the doctor saying, you know, my heart doesn't really believe yet, but it will. Es ist viel besser, lieber zum Arzt zu gehen und zu sagen, okay, mein Herz glaubt noch nicht wirklich, aber es wird glauben. In dieser Woche habe ich so viel geweint. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mehr geweint habe als in dieser Woche. Wisst ihr warum? Because of the testimonies I've received. Wegen den Zeugnissen, die ich hier erhalte. There's a lady. She might be watching. Da ist eine Frau, vielleicht guckt sie ja zu. She lives in another nation. Sie lebt in einem anderen Land. In another continent. Auf einem anderen Kontinent. Speaks three languages. Sie spricht drei Sprachen. She is young and married and has four children. Sie ist jung und verheiratet und hat vier Kinder. She's been suffering terribly. Sie leidet schrecklich. After her fourth child, her sickness, her health got really bad. Nach ihrem vierten Kind wurde ihre Gesundheit wirklich schlecht. She had to take strong medication. Sie musste starke Medikamente einnehmen. She suffered. Und sie litt. And then she sent me this WhatsApp. Und dann sandte sie mir diese WhatsApp. She said, when I listened to the message about the new covenant. Sie sagte, als ich die Botschaft über den neuen Bund hörte. When I began to put this into practice by meditation and convincing my heart. Als ich begann, das praktisch umzusetzen durch Meditation und mein Herz zu überzeugen. A short time later, I was completely healed. Kurze Zeit später war ich vollkommen geheilt. I think it was less than 2 weeks, if I remember right. Ich glaube, es waren weniger als 2 Wochen, wenn ich mich richtig erinnere. She said, I've never felt so healthy, I've never felt so happy, and I have taken no medication. Sie sagte, ich habe mich noch nie so gesund gefühlt, ich war noch nie so glücklich und ich nehme keine Medikamente. That's what Jesus has for you. Das hat Jesus für dich. But what happens when we try to convince God to heal us? Aber was passiert, wenn wir versuchen, Gott davon zu überzeugen, uns zu heilen? We get so frustrated. Wir werden so frustriert. Please listen to me, please. Bitte hört auf mich, bitte. I have compassion for the sick. Ich habe Mitleid mit Kranken. My son suffered terribly, almost died. Mein Sohn litt schrecklich und ist fast gestorben. My wife almost died. Meine Frau wäre fast gestorben. I have deep compassion for sick people. Ich habe tiefes Mitleid, Mitgefühl mit kranken Menschen. But our religious prayers have killed more people than healed people. Aber unsere religiösen Gebete haben mehr Menschen getötet, als sie geheilt haben. Because it's not faith. Denn es ist nicht wahrer Glaube. Please listen. Bitte hör zu. Rather than trying to convince God to heal you, anstatt Gott davon zu überzeugen zu wollen, dass er dich heilt, you need to let God convince you that sickness is illegal. Musst du zulassen, dass Gott dich überzeugt, dass Krankheit illegal ist. See, this is what Jesus said. Schau, das ist genau das, was Jesus sagte. Whatever you declare illegal on earth, it has already to be illegal in heaven. Was immer ihr für illegal erklärt, muss bereits im Himmel illegal erklärt worden sein. So here is our huge problem in prayer. Und hier ist unser riesiges Problem im Gebet. We pray without assurance, we pray without faith, all the time trying to convince the bad God to do hopefully some nice things for us. Wir beten ohne Zuversicht und wir beten ohne Glaube und versuchen die ganze Zeit den schlimmen Gott davon zu überzeugen, dass er hoffentlich etwas Gutes für uns tut. No, Reinhard, I don't believe God is bad. Ah nein, Reinhard, ich glaube ja nicht, dass Gott böse ist. If you don't believe God is bad, you wouldn't try to convince him of anything because you would know that every good thing has been given to you. Wenn du nicht glauben würdest, dass Gott böse ist, würdest du nicht versuchen, ihn von irgendwas zu überzeugen, denn du würdest ja wissen, dass alle guten Dinge dir gegeben worden sind. So deep in the subconscious of our hearts is buried the religious mindset that the good God is still a little bit bad. Also tief im Unterbewusstsein unseres Herzens ist das religiöse Denkmuster vergraben, dass der gute Gott doch ein bisschen schlecht ist. There is nothing bad in my God. There is nothing bad in my God. Look at Jesus. There's nothing bad in my God. Es gibt nichts Schlechtes in meinem Gott. Es gibt nichts Schlechtes in meinem Gott. Schaut doch auf Jesus. Es gibt nichts Schlechtes in meinem Gott. He is good. He's amazing. He's so good. Er ist gut. Er ist fantastisch. Er ist so gut. And through this religious idea of praying, we've blamed God so much that he has nothing to be blamed for. Und durch diese religiöse Vorstellung von Gebet haben wir oft Gott so oft beschuldigt, obwohl es gar nichts gibt, wovon wir ihn beschuldigen können. So, let me give you a little clue here. Lass mich euch einen Hinweis geben. And I will teach you much better how to pray. Don't worry. Und ich werde euch noch besser beibringen zu beten. Keine Sorge. Let me give you a little clue. Ein kleiner Hinweis. Why did you spend less time trying to convince him to heal you? Warum verbringst du nicht weniger Zeit, Gott damit Gott zu überzeugen, dich zu heilen? And spend more time finding out what heaven thinks about sickness. Und mehr Zeit damit herauszufinden, was der Himmel über Krankheit denkt. And then your heart knows what heaven declared illegal. You can stand up with authority and say, in my body, you're illegal. Und dann, wenn dein Herz weiß, was der Himmel für illegal erklärt hat, dann kannst du in Autorität aufstehen und sagen, in meinem Körper bist du illegal. Raus. I remember when a close friend of mine was devastated and went into a crisis because her mother died. Ich erinnere mich daran, als eine Freundin von mir am Boden zerstört war und durch eine Krise ging, weil ihre Mutter starb. I love that lady so much. Ich liebe diese Freundin so sehr. The Lord told me to spend one entire year, 3 days a week, eating nothing, just fasting. Der Herr trug mir auf, ein ganzes Jahr lang, 3 Tage in der Woche nichts zu essen und nur für diese Frau zu fasten. Listen. Hör zu. Why do we get in such a crisis? Warum geraten wir in so eine Krise? When our prayers are not answered. Wenn unsere Gebete nicht beantwortet werden. I want you to ask yourself this question and think about it until the next live. Ich möchte, dass ihr euch diese Frage selbst stellt und darüber bis zum nächsten Live nachdenkt. You see? Schaut. If we understand, wenn wir verstehen, that poverty is something illegal in heaven, dass Armut etwas Illegales im Himmel ist, we would never again ask God to provide for. Würden wir nie wieder Gott darum bitten, uns zu versorgen. Shocking, huh? Das ist ein Schocker, was? I never ask God to provide for me. Ich bitte Gott nie darum, für mich zu sorgen. I used to. Das habe ich früher gemacht. Oof, it wore me out. Das hat mich ausgelaugt. It wore me out. Es hat mich richtig ausgelaugt. It's not rest. Da gibt's keine Ruhe. Rest is finding out what's illegal in heaven, what's legal in heaven, and then do the same thing here. Ruhe ist herauszufinden, was illegal im Himmel ist und was legal im Himmel ist, und dann dasselbe hier auf Erden zu tun. See, all the curses of the law are not permitted in heaven anymore for the children of God. All die Flüche des Gesetzes sind für die Kinder Gottes im Himmel nicht mehr gültig. So when we pray, we simply declare, hey, that's illegal, you know? Wenn wir beten, dann bekennen wir einfach, hey, das ist illegal, du gehörst nicht in mein Leben. True New Covenant prayer. Echtes Gebet im neuen Bund. Is not about trying to make something happen. Versucht nicht etwas passieren zu lassen. Let me say this again. Lass mich das noch einmal sagen. True New Covenant prayer is not trying to make something to happen. Echtes Gebet im neuen Bund versucht nicht etwas geschehen zu lassen. But rather it is looking back. Stattdessen ist es ein Rückblick at the finished work of the cross, zum vollbrachten Werk des Kreuzes, and being completely convinced, und man ist total überzeugt, being immovable, felsenfest, inabalável, in our heart, in unserem Herzen, about what the finished work of the cross has already accomplished, über das, was das vollbrachte Werk am Kreuz bereits getan hat, and declaring either legal or illegal here on earth. Und dass es dann für legal oder illegal hier auf Erden erklärt wird. Can you see how wrong we've been taught to pray? Seht ihr, wie falsch uns gelehrt wurde zu beten? I tell you why. Und ich sage euch warum. Because almost all of the teaching on prayer has been taken from the Old Testament and from the Old Covenant. Weil fast alle Lehren über Gebet vom Alten Testament und vom Alten Bund genommen wurde. I have a challenge for you. Ich habe eine Herausforderung für dich. Find for me one instant where Peter, Paul, John or James taught us to ask God for material provision. One scripture, just one, and send it to me, please. Finde eine Bibelstelle für mich, in der Petrus oder Paulus, Johannes oder Jakobus uns gelehrt haben, um für materielle Versorgung zu beten. Find me one. Finde nur eine Bibelstelle. And send it to me. Nur eine. You know why? Wisst ihr warum? Because there's no need for it. Weil es nicht notwendig ist. There is a scripture that spoke to my heart 35 years ago. Es gibt eine Bibelstelle, die vor 35 Jahren zu meinem Herzen sprach. I remember right, it's in Proverbs 16, verse 3. Wenn ich mich richtig erinnere, dann steht sie in Sprüche 16, Vers 3. It says, commit your ways to the Lord and they will succeed. Es heißt, befiehl dem Herrn deine Wege und deine Gedanken werden zustande kommen. Proverbs 10:22 says, the blessings of the God made rich and add no sorrow to it. Sprüche 10, Vers 22 sagt, der Segen des Herrn macht reich und eigenes Abmühen. The blessings of the Lord make rich. Neben ihm nichts hinzu. And they add no sorrow to it. Es fügt ihm nichts hinzu. See, here is what we do. Seht, und wir tun Folgendes. We use all the energy to try to convince God to make our day today a successful day. Wir verwenden all unsere Energie und versuchen Gott zu überzeugen, damit unser Alltag erfolgreich wird. Think how much we have all done that. Me too. Schaut doch nur, wie oft wir das getan haben und ich auch. But 35 years ago when I read Proverbs 16:3. Doch vor 35 Jahren, als ich Sprüche 16 Vers 3 las, I decided to change the way I live my life. Beschloss ich, dass ich meinen Lebensstil ändern wollte. So when I get up in the morning, deshalb wenn ich am Morgen aufstehe, I'm not convincing God of anything. Überzeuge ich Gott von gar nichts mehr. I say, ich sage, this day I just committed to you. Diesen Tag gebe ich dir einfach hin. It's going to be an amazing, successful day. Es wird ein genialer, erfolgreicher Tag. Solid. Und das ist alles. And then I live by faith. Und dann lebe ich durch Glauben. I rest. Ich ruhe. What happens when the bad things happen to you in that day? Und was, wenn an diesem Tag mir etwas Schlimmes passiert? Ask my kid. Frag meinen Jungen. He will tell you. Er wird es dir erzählen. What happens when your car breaks? Was passiert, wenn dein Auto kaputt geht? Happened to us. Das ist uns passiert. Here is what I do. Und dann mache ich dies. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Let's pray. Lass uns beten. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Pray, you can do. Ist das beste Gebet, das ihr beten könnt. Because my ways are committed to the Lord, they're going to be good. Weil meine Wege dem Herrn hingegeben und sie sind und sie werden gut werden heute. Listen, I think that my spiritual kids have learned more watching how I live my life than actually through my preaching and teaching. Ich denke, dass meine geistlichen Kinder mehr gelernt haben, indem sie beobachtet haben, wie ich mein Leben lebe, als durch meine Lehren und Predigten. He agrees. Er stimmt zu. Listen. Hör zu. I don't teach good stuff on New Covenant prayer. It's what I live. Ich lehre euch nicht einfach gute Dinge über das Gebet im neuen Bund. Ich lebe es. Our time is up. Unsere Zeit ist um. I love teaching you guys. Ich liebe es, euch zu lernen. Listen, tomorrow, hör zu, morgen 3 o'clock, São Paulo time. Um 3 Uhr Sao Paulo Zeit. No teaching. keinen Unterricht, sondern ein besonderes Life. Eine Stunde, ich und drei geistliche Kinder von mir werden prophezeien und Heilungswunder freisetzen. Ladet alle eure Freunde ein, weil wir werden nur das tun. Und dann am Montag machen wir um 8 Uhr brasilianischer Zeit weiter. Wir werden nur über das Gebet im Neuen Bund lernen. Probably the rest of the week. Und wahrscheinlich noch die ganze nächste Woche. We love you guys. Wir lieben euch, Leute. Have an amazing ciao, ciao. Habt ein schönes Wochenende. Happy Resurrection Day. Und einen schönen Auferstehungstag.